Wohnen die alle zusammen? Nö. Doch. Nö, ich bin alleine hier. Nee, sie haben alle zu dritt zusammengestellt. Ja, na und? Ich gehöre zu mir. Medienprojekt. Medienprojekt. Da läuft gleich ein Radiobeitrag, der hier zurückgetragen werden soll. Der von mir. Wie bitte? Was gibt es denn mal wichtige Leute, die wir alles wissen? Ja, klar. Da muss sogar ein Hauptkommissar ausrücken. Ne? Bedeutet das, dass dadurch, dass es da ist, eigentlich noch geschützt ist und dass man das nicht ohne ganz hohe Not kaputt machen darf. Und wenn man es dann kaputt macht, dann muss man. Aber das wird sowieso ein ewiges Drama hier bleiben, so, ob also es ein IKEA wird oder wie auch immer. Jetzt von dieser Sache mal ganz abgesehen. Na gut, man weiß es nicht. Ne? Aber die Festnahme nimmt doch zu. Also ich wohne hier seit 20 Jahren und. Also mal so ist die Straße ja tot. Aber unsere Behörden haben es wenigstens geschafft, das Toilettenhaus, ich weiß nicht, gerade hier mal umzusetzen. Das ist ein tierischer Schwachsinn. Damals waren hier noch die Pavillons, das war noch witzig. Das ist auch nicht gut. Hätte man alles lassen können. Sehr interessant, weil wir hier sehen konnten, auch die